man deinen Preis in unser Hinigon am besten weiß. Auch außer dessen Grenzen sieht ein Verdienst recht auszulegen vor Befehl. Zeigen dadurch dir, dass unser Dank zwar mit dem Munde nicht, doch fest mehr mit unseren Herzen spricht. Danke.